Erster, ich stand am Meer. Ich sah ein Tier aus dem Meer kommen. Es hatte 10 Hörner und 7 Köpfe. Auf den Hörnern waren 10 Kronen. Auf den Köpfen standen Namen, die Gott beleidigten. Zweiter, das Tier sah aus wie ein Leopard. Seine Füße waren wie Bärenfüße und sein Maul wie das Maul eines Löwen. Der Drache gab dem Tier seine Kraft, seinen Thron und große Macht. Dritter, einer seiner Köpfe sah aus, als wäre er tödlich verletzt. Aber seine Wunde wurde geheilt. Alle Menschen auf der Erde sahen dem Tier erstaunt zu. Vierter, die Menschen beteten den Drachen an, weil er dem Tier Macht gab. Sie beteten auch das Tier an. Sie sagten, wer ist wie dieses Tier? Wer kann gegen es kämpfen? Fünfter, das Tier bekam ein Maul. Es sprach damit große und beleidigende Worte. Es dürfte dies 42 Monate lang tun. Sechster, es öffnete sein Maul und beleidigte Gott. Es beleidigte Gottes Namen und sein Haus im Himmel. Das Tier dürfte Krieg gegen Gottes heilige Menschen führen und sie besiegen. Siebter, das Tier bekam Macht über alle Völker. Es bekam Macht über alle Stämme, Sprachen und Nationen. Achter, alle Menschen auf der Erde werden das Tier anbeten. Aber nicht die, deren Namen im Buch des Lebens stehen. Dieses Buch gehört dem Lamm, das getötet wurde. Neunter, wer Ohren hat, soll hören. Zehnter, wer andere gefangen nimmt, wird selbst gefangen. Wer mit dem Schwert tötet, wird mit dem Schwert getötet. Gottes heilige Menschen brauchen hier Geduld und Glauben. Elfter, ich sah ein zweites Tier aus dem Land kommen. Es hatte 2 Hörner, die wie Lammhörner aussahen. Aber es sprach wie ein Drache. Zwölfter, dieses Tier tut alles, was das erste Tier will. Es bringt die Menschen auf der Erde dazu, das erste Tier anzubeten. Das ist das Tier, dessen tödliche Wunde geheilt wurde. 13. Es macht große Wunder. Es lässt sogar Feuer vom Himmel auf die Erde fallen. Die Menschen sehen das 14. Es verführt die Menschen auf der Erde. Es tut dies wegen der Wunder, die es vor dem ersten Tier tun darf. Es sagt den Menschen, sie sollen ein Bild für das erste Tier machen. Dieses Tier hatte eine Schwertwunde und wurde wieder lebendig. 15. Dem zweiten Tier wurde erlaubt, dem Bild des ersten Tieres Leben zu geben. So konnte das Bild sprechen. Es sorgte dafür, dass alle getötet wurden, die das Bild nicht anbeteten. 16. Es bringt alle Menschen dazu, ein Zeichen zu bekommen. Kleine und große, Reiche und Arme, Freie und Sklaven. Sie bekommen das Zeichen auf ihre rechte Hand oder auf ihre Stirn. 17. Ohne dieses Zeichen konnte niemand kaufen oder verkaufen. Das Zeichen war der Name des Tieres oder die Zahl seines Namens. 18. Hier ist Weisheit nötig. Wer es versteht, soll die Zahl des Tieres berechnen. Es ist die Zahl eines Menschen. Seine Zahl ist 666.